Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Willkommen an dieser Stelle wie immer zum Sunday Service. Ich habe heute Musik für euch, unter anderem von Trente Møller. Da sind Earl and the Carnival mit dabei. The Magic Numbers gibt es zu hören. Es gibt tollen Indie-Pop von den Coves, einer Band aus England. Außerdem dabei Singer-Songwriter-Zeugs mit Mireille Wagner und ihrem neuesten Album. Und Semi-Mobile Disco, lass es elektronisch klingen. Und noch viel, viel mehr Neues an Musik in der heutigen Sendung. Eben gerade gab es schönsten Indie-Pop aus Kanada mit Always. Die haben vor kurzem ihr gleichnamiges Album veröffentlicht, ihr Debütalbum, welches zumindest in den USA ziemlich stark durchstartet, dort gehypt wird, gespielt wird in den Radiostationen und die Platte zu Recht in den Himmel gelobt. Track gerade eben hieß Next of Kin von Always. Always mit Doppel-V geschrieben in diesem Fall. Die nächste Band hat auch so einen ganz komischen Namen. The Nathaniel Fregoso and the Bountiful Hearts. Hier kommt ihr Track I'm a Star. Nathaniel, since you seem so anxious to interrupt the proceedings with your usual infantile babble, kindly step forward and give us your presentation. It would be my pleasure. Ladies and gentlemen, introducing the Nathaniel Fregoso and the Bountiful Hearts. Na, die Damen und Herren haben auf jeden Fall Spaß im Studio zusammen gehabt. I'm a Star, das waren The Nathaniel Fregoso and The Bountiful Hearts. Wer steckt dahinter? The Nathaniel Fregoso ist ein Typ aus Los Angeles, ansonsten auch Frontman von The Blood Arm. Diese Band könntet ihr kennen. Inzwischen ist er nach Berlin umgezogen, wie ja relativ viele Musiker sich dort irgendwie zurzeit rumtreiben und dort ihre Platten aufnehmen. Warum? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil es einfach billiger ist, als irgendwo in L.A. Zu wohnen. Und ja, die haben gerade ihr Debütalbum veröffentlicht, selbst betitelt mit diesem langen Namen. Muss ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Und die Platte, ja, bietet eigentlich so richtig klassischen Power-Pop. Real Estate sind eine Band aus New Jersey. Die haben das Problem, dass sie, wenn man sie wahrscheinlich im Netz sucht, im Internet, dass sie nicht so einfach zu finden sind. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass der Name dafür nicht unbedingt gut geeignet ist. Aber egal. Die haben vor kurzem eine Platte rausgebracht. Jetzt gibt es eine neue Single und davon will ich euch gerne die B-Seite vorspielen. Ein Non-Album-Track sozusagen und der heißt Paper Dolls. Real Estate mit ihrem Track Paper Dolls. Andere Bands wären froh, wenn sie so gutes Songmaterial für ihre Alben hätten. Real Estate haben es gar nicht nötig. Die haben sozusagen so gutes Material als B-Seite auf ihren Singles drauf. Atlas heißt das aktuelle Album der Band. Erschien vor, weiß ich gar nicht, irgendwann im letzten Jahr oder sogar in diesem Jahr. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Auf jeden Fall die Band um Matt Mondenile aus New Jersey. Immer für einige gute Songs zu haben. Die Tweens sind so eine Girl Group mit ziemlich viel Trash-Faktor und ziemlich viel Pop-Faktor auch dabei. Tweens heißt das aktuelle Album der Band und hier kommt ihr Track Girlfriend. Yeah. ja, wo so ein Sound auch schon natürlich Jahrzehnte alt ist, immer wieder frisch und gut und gerne gehört das ganze Girlfriend, ein Track gerade eben von den Tweens, von ihrem kleinen Album. Die Band kommt aus Cincinnati und die Sängerin Bridget Battles, gerade mal 21 Jahre jung, die haben noch eine große und hoffentlich auch steile Karriere vor sich. Hinter sich die Karriere, naja, fast hinter sich, natürlich noch nicht tot, aber schon so einige Jahre im Geschäft sind Simin Mobile Disco. Nicht tot, das beweisen die damit, dass sie am Freitag, also diese Woche, ihr neuestes Album veröffentlichen. Wall heißt das. Die Tracks da drauf, ganz ungewöhnlich ruhig, nicht mehr so hau drauf mäßig wie zu alten Zeiten, wo sie die Tanzflächen gefüllt haben, sondern eher Musik, die man Richtung IDM, also Intelligent Dance Music, einordnen könnte. Hier kommt ihr Track Dervish. Thank you. Das waren Simeon Mobile Disco mit ihrem Track Dervish. Einer von wenigen Tracks, die noch so ein bisschen mehr Beat, nicht wirklich Beat, aber ein bisschen mehr Geschwindigkeit vielleicht drauf haben auf diesem neuesten Album Wall. Simeon Mobile Disco wurden gegründet 2006 aus der Asche von Simeon. Eine ganz, ganz tolle, großartige Band, die wirklich tolle Live-Konzerte gemacht und auch ganz tolle Platten hervorgebracht hat. Und sich dann leider viel zu früh aufgelöst haben. Mit dem Disco-Projekt ging es dann ja weiter. Das sind dann nur noch zwei Leute gewesen. Einmal James Ford und Jess Shaw. Das sind ja auch James, aber ja, damit sie nicht beide James sich heilen nennen lassen müssen, hat er sich dann einfach mal in Jazz umbenannt. Und die haben wirklich auch ziemlich viel Erfolg gehabt, als Elektronik damals so langsam hochkam. Dieses New Rave hieß es damals, da waren sie mit einer der Speerspitzen und haben viele Remixe gemacht, sehr gute auch und gute Platten veröffentlicht. Die neue, sehr ungewöhnlich, nicht schlecht. Wer, sag ich mal, FX Twin mag oder auch Boards of Canada, die ganz alten IDM-Sachen, der wird hier auf jeden Fall richtig glücklich mit werden, weil es ist schon gut gemacht, das Zeugs. Es hat noch ein Track von Simeon Mobile Disco, Calyx. floor. One, two, three, four. What's underneath the floor? Pretty little face, pretty little eyes. Big fat belly breathing out flies. One, two, three, four. One, two, three, four. What's underneath the floor? One, two, three, four. Won't you tell us more? Chewed up lips, milky milk teeth, little bit of pain and a whole lot of need. One, two, three, four. What's underneath the floor? One, two, three, four. I can tell you more. A pretty little dream, a locked jawed scream. Never had to beg, they come to me. I got a big, big heart and lots of love. I got a big, big heart and lots of love. Got a big, big heart and lots of love. I got a big, big heart and lots of love. And it's hard, and it's hard. It's hard, and it's hard. And it's hard, and it's hard. It's hard, it's hard. Den Sunday Service, das gerade eben war, Mireille Wagner. Die hat vor gut 3 Jahren damals ihr Debütalbum veröffentlicht und legt jetzt ihr neuestes Werk vor, When the Cellar Children See the Light of the Day. Sie kommt aus Finnland, ist dort aufgewachsen, hat aber äthiopische Wurzeln und destilliert so ein bisschen die Düsterheit, den Blues raus bei ihren Songs, die sie wirklich ganz, ja, häufig ganz emotionslos so vorträgt, einfach nur, als ob sie einen Monolog für sich selbst hält und auch gar keine Zuhörer da sind. Auch live kommt das relativ ähnlich rüber. Da kriegt man schon manchmal eine Gänseatmosphäre. Die neue Platte finde ich nicht so gut wie das Debütalbum damals vielleicht, weil sie das langsam auch abnutzt ein bisschen. Vielleicht auch, weil die Songs nicht mehr so gut sind wie beim ersten Album. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Auf jeden Fall dann doch eine kleine Quintessenz schlechter. Nicht wirklich schlecht, aber halt einen Tick weniger gut als das Debütalbum, um es mal so auszudrücken. Auch von ihr noch ein Track, da heißt The Dirt, Mireille Wagner. Mama, I know the well is dry. Sing me a song one more time. The wind is raging and the birds won't fly. Nothing to eat and nowhere to hide. Mama, it's gonna be alright. Tell me the stories one more time. Where the grass is green and the water runs wild. Where forever is forever and no one has to die. 'Cause you can't drink the dirt, even if you wanna. You can't eat the dirt, even if you wanna. You can't breathe the dirt, even if you wanna. But you'll be in the dirt. You'll be the dirt. Thank you. Mama, I know I'm ready now. I'm not afraid. You don't need to cry. Just close my eyes and wake up into a new life. Mama, there is no need to cry, 'cause you can't drink the dirt. Even if you wanna, you can't eat the dirt. Even if you wanna, you can't breathe the dirt. Even if you wanna, but you'll be in the dirt. You'll be the dirt. The Dirt, Mireille Wagner, der Track vom neuesten Album mit dem sehr langen und dem auch ein bisschen deprimierenden Titel When the Cellar Children See the Light of Day, hat sie aufgenommen in einer Blockhütte in irgendwo in der Wildnis, hat sich zurückgezogen für einen ganzen Monat, ganz alleine, ohne Strom, ohne Heizung. Und ja, das einzige Wesen um sie herum war wohl eine Maus, mit der sie das Essen geteilt hat, ansonsten ja, ziemlich lonesome Cowgirl in diesem Fall. Mireille Wagner, tolle Künstlerin und auf jeden Fall auch tolle Platten. Earl and the Carnival als nächstes vom neuesten Album Closing Time. Hier der Track I'm Joanne. I am broke. Erland and the Carnival. Das ist die Band um Erland Cooper, heißt er mit Nachnamen, kommt aus Orkney und er macht wundervolle Musik schon seit einiger Zeit. Das neueste Album Closing Time hat die Band aufgenommen im Studio von Damon Albarn, dem Kopf von Blur. Dort haben sie eine ganz, ganz entspannte Zeit wohl gehabt, denn diese Platte hier ist auch ganz entspannt von den Songs her. Es gibt keine wirklichen Höhepunkte, kein Song, wo man denken würde, das ist der Hit, wo die Plattenfirma denkt, das müssen wir als Single auskoppeln, um in die Charts zu kommen. Ich glaube, da darf man nicht drauf wetten, aber die Platte, die einzelnen Songs an sich ineinandergereiht, wirklich eine wundervolle Geschichte auch. Ohne Höhepunkte, wie gesagt, aber von einer hohen Qualität alles zusammengenommen und hier nochmal eine warme Empfehlung. Erland and the Carnival mit ihrem Track Radiation. Pull the sheets all around you, pull them tight and all around you. I'm so glad I found you. Pull me all around too. I don't know where we can find you. Push the door cause it's all clear. It's a hard life but it's all new. I'm so glad I found you. So glad I found you. Tiefe Bässe, aber auch die Heizungsrohre kann man rauschen hören hier bei Erland the Carnival und ihrem Track Radiation vom Album Closing Time. Neuestes Werk von der Band aus England. Ty Segall macht im Gegensatz zu Erland the Carnival eher laute, krachige Musik vom neuesten Album Manipulator. Hier sein Track Tall Man, Skinny Lady. We'll be right back. Town Man, Skinny Lady, das war Ty Segall. Der kommt aus San Francisco und macht im weitesten Sinne Lo-Fi-Pop, wenn man also die Schublade mal aufmachen darf, aber hat auch kein Problem damit, in dem einen Song irgendwie Grunge-Gitarren zur Eröffnung zu spielen, um dann irgendwann das Ganze in Black Sabbath umzuwandeln, um dann aber doch wieder irgendwie zum Lo-Fi-Pop zurückzukommen. Also sehr flexibel in seinen Songs, in den einzelnen Songs auch an sich, nicht nur Track für Track, sondern der hat so viele Ideen, sogar 17 Tracks sind auf diesem Album drauf, die ja natürlich irgendwie alle die gleiche Machart haben, aber trotzdem so unterschiedlich sind, dass man wahrscheinlich auch zwei Alben draus hätte machen können. Das hätten wahrscheinlich andere Künstler hinbekommen, ohne Probleme. Aber hier Manipulator, das Album von Ty Segall, da ist sozusagen alles geballt drauf. War auch letzte Woche Platte der Woche. Dazu gibt es noch was nachzulesen auf der Homepage unter sundayservice.de. Und auch von ihm noch ein weiterer Song, It's Over. Das war Ty Segall, aber natürlich nicht It's Over beim Sunday Service. Ich habe noch viel, viel Musik für euch. Als nächstes The Excelsiors, deren Album Control This ist eine bunte Mischung von Coverversionen, wo sie nochmal so ein bisschen jamaikanischen Sound draufgepackt haben. Da gibt es zum Beispiel hier diesen Track von Debbie Debs zu hören, Lookout Weekend. Were made for fun. Jumping music, slick DJs, fog machines and laser rays. Look how the weekend's cost. Here I come, because weekends were made for fun. Here I come.